Von den Wohltaten, drittes Buch, 18 bis 26. 18. Wiewohl, es stellen einige, zum Beispiel Hekaton, die Frage auf, ob ein Sklave seinem Herrn eine Wohltat erzeigen könne. Es unterscheiden nämlich manche so, einiges sei Wohltat, anderes Pflicht, anderes Dienstleistung. Wohltat sei, was einer gebe, den wir nichts angehen. Einer, den wir nichts angehen, ist ein solcher, der sich entziehen könnte, ohne dass er sich einer Verantwortung aussetzte. Pflicht sei es, von einem Sohne, von einer Gattin und von solchen Personen, die durch nahe Verbindung aufgefordert und gehalten seien, uns Hülfe zu leisten. Dienstleistung sei es bei einem Sklaven, den sein Verhältnis so stelle, dass er dem, der ohne dies über ihm steht, keine seiner Leistungen aufrechnen dürfe. Übrigens, wer da behauptet, es sei niemals Wohltat, was ein Sklave seinem Herrn erweiset, der kennt die Rechte der Menschheit nicht. Dann kommt es nicht darauf an, welches Standes, sondern welches Sinnes der sei, der etwas tut. Keinem ist die Tugend verschlossen, allen steht sie offen, alle lässt sie zu, alle lädt sie ein, Freigeborene, freigelassene Sklavenkönige und Vertriebene. Sie sieht nicht die Familie an, noch das Vermögen, der Mensch allein ist ihr genug. Denn wo wäre noch Sicherheit wider unvorhergesehene Zufälle? Wie könnte der Geist sich noch etwas Großes vorsetzen, wenn an der Tugend, die doch zuverlässig sein muß, der Stand etwas änderte? Wenn der Sklave seinem Herrn keine Wohltat erweisen kann, so kann's auch niemand seinem Könige und der Soldat nicht seinem Feldherrn. Denn was liegt doch daran, unter was für einer Gewalt man steht, wenn man einmal der höchsten Untertan ist? Wenn die gebundene Lage und die Furcht, er möchte das Äußerste erdulden müssen, bei dem Sklaven ein Hindernis ist, dass ihm nie etwas als Verdienst zugerechnet werden kann, so wird das nämliche Hindernis auch in dem Falle stattfinden, wenn man einen König und wenn man einen Anführer hat, weil sie, obwohl unter einem ungleichen Namen, doch das Gleiche sich müssen gefallen lassen. Doch aber erweisen sie ihren Königen, erweisen sie ihren Feldherren Wohltaten, also muß es auch den Herren gegenüber sein können. Es kann der Sklave gerecht, er kann tapfer, er kann großmütig sein. Folglich kann er auch eine Wohltat erweisen, denn auch das ist eine Äußerung der Tugend. Und dass auch Sklaven ihren Herren Wohltaten erzeigen können, ist so gewiß, dass wohl von ihrem Verdienste schon manchmal das Leben ihrer Herren abhing. Es ist doch unzweifelhaft, ob ein Sklave irgendeinem Menschen eine Wohltat erzeigen könne. Warum sollte er's daher nicht auch seinem Herrn können? 19. Weil er, erwidert man, falls er auch seinem Herrn Geld gegeben hätte, nicht der Gläubiger seines Herrn werden kann. Sonst würde ihm sein Herr jeden Tag verbindlich. Er begleitet denselben Jahr auf Reisen in fremde Länder, er pflegt sein in Krankheiten und wartet seines Dienstes mit äußerster Anstrengung. All das jedoch, was, Wenn es ein anderer täte, Wohltat genannt würde, ist Dienstleistung, wenn es der Sklave tut. Wohltat ist ja das, was einer gibt, während er's nicht zu geben nötig hatte. Der Sklave aber kann sich nicht entziehen, also ist's keine Leistung, sondern Gehorsam, und er rühmt sich nicht, das getan zu haben, was er nicht ungetan lassen konnte. Auch wenn du es so nimmst, will ich's doch gewinnen und es mit dem Sklaven dahin bringen, dass er in vieler Hinsicht frei ist. Indes sage mir doch, wenn ich dir einen Sklaven anführe, der, ohne an sich selbst zu denken, für die Rettung seines Herrn ficht und, von Wunden durchbohrt, den Rest von seinem Herzblute hinströmen lässt und, damit jener Zeit zum Entfliehen gewinne, durch seine Aufopferung Verzug verursacht, wirst du dann doch noch leugnen, dass dieser eine Wohltat erzeigt habe, weil er Sklave ist? Wenn ich dir beweise, dass einer durch keine Versprechung eines Tyrannen sich bestechen, durch keine Drohung sich schrecken, durch keine Marter sich dahin bringen ließ, seines Herrn Geheimnisse zu verraten, dass er, so viel möglich, den Verdacht des Nachforschenden entfernt und der Treue sein Leben aufgeopfert hat, wirst du noch behaupten, dass der seinem Herrn keine Wohltat erwiesen habe, weil er Sklave ist? Ich meine, es ist umso mehr Wohltat, je seltener die Beispiele von der Tugend der Sklaven sind. Und es ist umso dankenswerter, wenn, da der Herrendienst in der Regel verhaßt und jede gebundene Lage drückend und der Hass gegen Knechtschaft allgemein ist, doch in einer Seele noch die Liebe zum Herrn vorschlägt. So ist's denn nicht deshalb, weil es von einem Sklaven herrührt, keine Wohltat, sondern gerade darum eine umso größere, weil auch der Sklavenstand nicht davon abzuhalten imstande war. 20. Man irret, wenn man meint, der Sklavenstand gehe das ganze Menschenwesen an. Der edlere Teil desselben wird nicht davon berührt. Die Körper sind unterworfen und den Herren eigen. Der Geist ist sein eigener Herr. Der ist in solchem Maße frei und hat seinen Lauf, dass er nicht einmal von dem Kerker, in den er eingeschlossen ist, abgehalten werden kann, seinem Drange zu folgen und Großes zu vollbringen und, ein Gefährte der Sterne, sich ins Unendliche zu erheben. Der Körper ist's also, den das Geschick dem Herrn zugeteilt hat, den kauft, den verkauft er, jener innere Teil kann nicht zum Sklaven gemacht werden. Was von dem ausgeht, ist frei, denn weder können wir alles befehlen, noch sind die Sklaven in allem zu gehorchen gezwungen. Dem Staate zuwider werden sie nicht Befehle ausrichten und die Hände zu keiner Schandtat herleihen. 21. Es gibt Dinge, die kein Gesetz befiehlt, noch zu tun verbietet. Da hat der Sklave Gelegenheit zu einer Wohltat. Solange nur geleistet wird, was man von einem Sklaven zu fordern pflegt, ist's Dienst. Wenn aber mehr als der Sklave muß, so ist's Wohltat. Wo es in die Gesinnung eines Freundes übergeht, da kann man nicht mehr von Dienst reden. Es gibt manches, was der Herr dem Sklaven zu gewähren verpflichtet ist, wie Kost, Kleidung und so weiter. Das nennt wohl niemand eine Wohltat. Macht er ihn aber zu seinem Lieblinge, gibt er ihm eine edle Erziehung, lässt er ihn Wissenschaften lernen, in denen man die Freigeborenen bildet, das ist Wohltat. So ist's umgekehrt auch bei der Person des Sklaven. Sei es, was es will, das über die Norm der Sklavenpflicht hinausgeht, das nicht einem Befehle zufolge, sondern freiwillig geleistet wird. Das ist Wohltat, sobald es gewichtig genug ist, um so genannt werden zu können, wenn es auch von irgendeinem andern käme. 22. Der Sklave ist, wie es Chrysippus ansieht, ein beständiger Taglöhner. So wie dieser eine Wohltat erweiset, falls er mehr leistet, als wozu er sich verdingt hat, so ist ein Sklave, der im Wohlwollen gegen seinen Herrn über seinen Stand hinausgeht und sich zu etwas Höherem versteht, was auch einem glücklicher Geborenen zur Ehre gereichte und die Erwartungen seines Herrn übertrifft, eine Wohltat, die wir in unserem Hause finden. Oder, da wir doch auf sie zürnen, wenn sie weniger als ihre Schuldigkeit tun, kannst du es dann für billig ansehen, dass man es ihnen nicht zu Dank anrechnet, wenn sie mehr tun als Pflicht und Brauch ist? Willst du wissen, in welchem Falle nicht von Wohltat die Rede sein könnte? Wenn man sagen könnte, wie wäre es, wenn er nicht wollte? Hat er aber etwas getan, wobei es ihm freistand, es nicht zu wollen, so ist's zu loben, dass er wollte. Einander entgegengesetzt ist Wohltat und Misshandlung. Kann ihm vom Herrn Misshandlung widerfahren, so kann er auch dem Herrn eine Wohltat erweisen. Nun aber ist ja jemand aufgestellt, der über Misshandlungen der Sklaven durch ihre Herren ein Verhör anstelle und auch der Grausamkeit und Willkür und dem Geize in Erreichung der Lebensbedürfnisse Schranken setze. Wie also kann der Herr vom Sklaven eine Wohltat erhalten? Allerdings, weil einer wie der andere Mensch ist, was sich ja eben dadurch erweiset, dass es ein Recht der Sklaven gegen die Herren gibt, dessen sich der Staat annimmt. Zudem er, der Sklave, hat getan, was an ihm lag, er hat dem Herrn die Wohltat erwiesen. Dass es kein Sklave sei, von dem du sie empfangen hast, steht bei dir. Du kannst ihn ja frei machen. Wer aber steht so hoch, dass ihn das Schicksal nicht nötigt, auch der Niedrigsten zu bedürfen? Ich will nun viele Beispiele von Wohltaten aufführen, die sich zum Teil unähnlich, zum Teile widersprechend sind. Der eine hat seinem Herrn das Leben gegeben, der andere den Tod, ein dritter hat ihn in Todesgefahr gerettet, und wenn dies nicht viel heißen soll, er hat ihn durch seinen eigenen Untergang gerettet. Der eine hat seinem Herrn zum Tode geholfen, der andere ihn, um ihn zu retten, hintergangen. 23. Claudius Quadrigarius erzählt im 18. Buche der Annalen. Bei der Belagerung von Grumentum, einer Stadt in Lucanien, als man bereits in der verzweiflungsvollsten Lage war, haben sich zween Sklaven als Überläufer zu den Feinden gemacht und damit ein Wagestück ausgeführt, das sich herrlich lohnte. Als nämlich die Stadt eingenommen worden und die Sieger überall umher streiften, seien sie auf wohlbekannten Wegen in das Haus, wo sie gedient hatten, vorangeeilt und haben ihre Gebieterin vor sich hergetrieben. Als man sie fragte, wer das wäre, haben sie ohne Hehl gesagt, das sei ihre Herrin, und weil sie so grausam mit ihnen umgegangen, so führen sie dieselbe jetzt zum Tode. Sofort haben sie selbige aus den Mauern geführt und sorgfältig verborgen, bis die Erbitterung der Feinde sich legte. Als bald darauf die Soldaten ausgetobt hatten und den Römercharakter wieder annahmen, haben auch sie den ihrigen wieder angenommen und die Gebieterin in Freiheit gesetzt. Sie aber schenkte beiden auf der Stelle die Freiheit und ließ sich's wohl gefallen, ihr Leben von Leuten anzunehmen, gegen welche sie Gewalt über Leben und Tod gehabt hätte. Sie konnte dabei wohl gerade um so mehr von Glück sagen. Wäre sie auf eine andere Art gerettet worden, so hätte sie nur eine bekannte und gewöhnliche Gnadenerweisung gehabt. Auf diese Weise gerettet ist sie der berühmte Gegenstand der Sage geworden und eine historische Merkwürdigkeit von zwei Städten. In der gewaltigen Verwirrung einer eroberten Stadt, wo jeder nur an sich selbst dachte, flohen alle von ihr, nur nicht jene Überläufer. Diese aber, um an den Tag zu legen, in welcher Absicht jener Übergang zuvor geschehen sei, gingen von den Siegern zu der Gefangenen über und nahmen die Maske des Frevelmordes an. Das ist an jener Wohltat der herrlichste Zug. Damit die Gebieterin nicht getötet würde, war es ihnen nicht zu viel, den Schein auf sich zu nehmen, als ob sie die Gebieterin gemordet hätten. Das ist nicht, glaube mir. Es ist das, ich behaupte es, nicht Sklavengesinnung, eine herrliche Tat mit dem bösen Namen einer Schandtat zu erkaufen. Gaius Vettius, der Oberfeldherr der Marser, wurde zum römischen Feldherrn Pompeius geführt. Sein Sklave riss dem Soldaten, von dem jener geschleppt wurde, das Schwert heraus und tötete zuerst seinen Herrn. Darauf sprach er: »Nun ist's Zeit, dass ich auch an mich selbst denke. Meinen Herrn habe ich bereits frei gemacht«, und so durchbohrte er sich mit einem Stoße. »Weise mir einen auf, der auf eine großartigere Weise seinem Herrn ein Retter geworden.« 24. Corfinium war von Cäsar belagert, drinnen war Domitius eingeschlossen. Er befahl seinem Sklaven, der zugleich sein Arzt war, er sollte ihm Gift geben. Da er denselben zaudern sah, sprach er: »Was machst du Umstände? als ob alles nur auf dich ankäme. Ich habe das Schwert in der Hand, während ich den Tod verlange. Darauf erklärte sich jener bereitwillig, gab ihm aber eine unschädliche Arznei zu trinken. Als dieser nun davon eingeschlafen war, ging er zu dem Sohne desselben und sprach: »Lass mich in Verhaft nehmen, bis du aus dem Erfolge siehst, ob ich deinem Vater Gift gegeben habe.« Domitius starb nicht daran, und Cäsar schenkte ihm das Leben. Zuerst jedoch hatte ihm der Sklave das Leben erhalten. 25. Im Bürgerkriege versteckte ein Sklave seinen in die Acht erklärten Herrn, und nachdem er dessen Ringe sich an die Finger gesteckt und dessen Kleid angezogen hatte, lief er den Nachspähern in die Hände. Er wolle, sagte er, nicht durch Bitten verhindern, dass sie täten, was ihres Amtes sei, und so reichte er ihnen seinen Nacken dar. Das will viel sagen, dass einer für seinen Herrn zu sterben willig war, in einer Zeit, wo es schon seltene Treue war, wenn einer nicht wollte, dass sein Herr den Tod fände. Dass bei der allgemein gewordenen Grausamkeit sich noch ein fühlendes Herz fand und bei der allgemeinen Treulosigkeit ein treues, das während mächtig große Preise für den Verrat ausgeboten wurden, einer noch zum Preise seiner Treue den Tod wünschte. 26. Auch Beispiele aus unserer Zeit will ich nicht übergehen. Unter dem Kaiser Tiberius war die Wut, Leute in Anklagestand zu versetzen, häufig und fast allgemein, und das setzte den Bürgern, ohne dass sie die Waffen gegeneinander trugen, schwerer zu als aller Bürgerkrieg. Man fing die Aussagen von Trunkenen auf und die unschuldigsten Scherze. Nichts war sicher, jede Gelegenheit zu wüten war erwünscht, und man war auf das Schicksal der Angeklagten nicht mehr begierig, da es nur eines war. Der gewesene Prätor Paulus war bei einem Abendgastmahle und hatte das Bildnis des Kaisers Tiberius in einem Ringe abgeformt auf einer Gemme mit erhabener Arbeit. Es wäre nun gar nicht an seinem Orte, wenn ich jetzt auf Worte studierte, um zu sagen, es habe derselbe den Nachttopf zur Hand genommen. Das wurde alsbald von Maro bemerkt, der von den bekannten Auflaurern jener Zeit war. Aber der Sklave jenes Mannes, dem man gern etwas angehabt hätte, zog ihm, weil er betrunken war, den Ring ab, und als Maro die Gäste zu Zeugen aufforderte, daß das Bild verunehrt worden sei und bereits mit der Achtliste bei der Hand war, da wies der Sklave den Ring an seiner Hand vor. Wenn den jemand einen Sklaven nennt, der muß auch jenen, den Auflaurer Maro, einen Tafelgenossen nennen, welches Namens derselbe unwürdig war.